Welcome to Sunday Eve Experiment. All 2 weeks, 6 to 8 p.m. Place your turntable in front of your guests. Herzlich willkommen zur Sandeep Experiment, 30. Ausgabe, zu Weihnachten 2005. Heute im Studio Sven Guzman aka Gucci. Und weil Weihnachten ist und weil wir 30 werden, heute ein ganz besonderes Spezial. Und zwar redaktionell aufgearbeitet, das Jahr 2005. Wir präsentieren heute die Highlights, die besten Platten, alles was passierte und noch ganz viel mehr. Sven hat sich die Arbeit gemacht, Sven führt die Sendung. Ich überreiche, sage hallo Sven. Hallo Rick, hallo Hagen. Ja, viele von euch kennen mich vielleicht auch nicht. Trotzdem würde ich erstmal gern zwei Grüße an zwei Freunde, die dies Jahr oder dieses Weihnachten leider nicht in Dresden sein können, richten. Einmal nach Calgary. Hello Smiley, if you listen to this show. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Und der zweite Gruß geht nach Köln. Löschi, wenn du gerade im Hotel stehst und kochst, hör dir die Sendung genau an. Ich werde sie dir schicken. Wir sehen uns nach Weihnachten. Dein Gucci. Da sage ich auch noch Hallo an dieser Stelle. Und ich würde sagen, wir hören das mal rein und hören uns in ein paar Minuten wieder. We'll be right back. me give you one piece of advice. Be honest. Gucci, du hast uns ja hier ein buntes Potpourri an schöner elektronischer Musik und auch nicht elektronischer Musik mitgebracht. Ja, du hast das, so wie ich sehe, gegliedert, mal richtig ordentlich und möchtest bestimmt dazu etwas sagen. Ja, gern. Danke, dass ich zu Wort kommen darf. Also wir schreiben ja das Jahr 2005, eigentlich schrieben wir es. Und 2005 war ja ein besonderes Jahr. In erster Linie war es das internationale Jahr der Physik, Einstein-Jahr. Das Schiller-Jahr. Dann der Uhu, lateinisch der Bubo Bobo, war der Vogel des Jahres. Der Wetterstern, lateinisch Astareus Hygromaticus, war der Pilz des Jahres. Die Rosskastanie, Acelus Hippocastanium, war der Baum des Jahres. Das Brandknabenkraut war, also lateinisch, Orchis Ustulata, war die Orchidee des Jahres. Der Braunbär war das Wildtier des Jahres, ja, lateinisch Ursus Actros. Der Tanz des Jahres war der Samba. Seit 1. Januar ist Cork in England europäische Kulturhauptstadt. Noch wichtig ist, für alle die gerne in den Urlaub fahren, seit dem 1. Januar ist man nicht mehr automatisch Millionär, wenn man in die Türkei fliegt, da die Türkei zum 1. Januar eine neue Währungsreform brachte. Sie strichen einfach 6 Nullen von ihrer Lira und nannten das Ganze neue türkische Lira. Also, jetzt lieber wieder nach Indonesien fliegen. Erstmal weiter mit Musik. Dazu sage ich ganz kurz, es ist nach Monaten geordnet. Sven hat sich da wirklich einen Kopf gemacht und aus seiner Plattensammlung das herausgefischt, was er in dem Monat diesen Jahres gekauft hat. Er wird später dazu hoffentlich mehr sagen. Ab geht's. Okay, wir befinden uns zurück im Januar und sind auf Reisen mit der Landeeinheit Huygens, der Raumsonde Cassini, die im Saturn Titan erreicht hatte. Und das war am 14. Januar. Wer sich noch entsinnen kann, gab es im Januar noch einen ganz bekannten Fußball-Wettskandal. Und zwar war das bei dem DFB-Pokalspiel mit dem Schiedsrichter Robert Heutzer, der seinen Spitznamen Heutzerli oder Wettkönig heute nicht mehr gerecht werden kann, da er kein Schiedsrichter mehr ist. Tja, es ist Frühling mittlerweile, 2005. Ist richtig, oder Sven? Ja. Wo wir angekommen sind musikalisch. Ich kann mich erinnern, was ist im Frühling passiert in Dresden? Wettbüro hat aufgemacht. Jamie Lee Dell war da. In der Schleife. Ja, ansonsten, ja, ein schöner Sommer hat begonnen und ich gebe nochmal ab an den Sven. Ja, genau. Und Dresden bekam seine Waldschlösschenbrücke nun doch. Juan Atkins und Blake Baxter waren im Whatever zu Gast, wobei man Juan Atkins nach 2 Stunden erklären konnte, wie der Lichtschalter nur eigentlich funktioniert da oben. Don't shine, babe, although I tell you that I'm doing shackle I see going out of my mind. Ooh, this ain't no way to be stuck between my shadow. Yeah. Could it be something I said, or maybe something I never said? What is it this time? Could it be something I did, or maybe something I never did? What is it this time? Willkommen im April. Hagen, was fällt dir spontan zum April ein? Was hast du im April erlebt, gemacht, getan? Ja, ich kann mich nicht genau erinnern. Mein Kurzzeitgedächtnis fängt erst bei Februar wieder an. Und Rick, wo warst du? Ich kann mich an dieser Stelle an das ein Jahr Bang Happening erinnern. Ja, ich habe dran gedacht, ein Jahr Bang und sehr erfolgreich. Das war echt ein Highlight. Wir haben gefeiert in der Straße F zusammen mit dem Loop und da waren die Dritten, ja, die Bordsteinbeißer. Wer hat aufgelegt? East, Peter, Scratch, Dennis Deporteur und Francis, beziehungsweise der Philipp vom Loop hat noch gespielt. An dieser Stelle viele Grüße an alle. So, und ich helfe euch mal wieder mit den Nachrichten auf die Sprünge. Am 2. April verschied unser geliebter Papst Johannes Paul II. im Alter von 84 Jahren nach fast 27-jährigem Pontifikat. Ja, des Weiteren war noch interessant in Dresden das 16. internationale Filmfestival für Animation und Kurzfilm. Ja, die deutsche Fernsehnation wachte auf, als im April auf Pro7 die Serien Lost sowie Desperate Housewives anliefen. Ja, musikalisch verfolgte uns im April Marco Passerani mit der Signlock LP auf Peace Frog Records. Am gleichen Abend, als der Papst verschied, war natürlich auch noch die Gappy Party in Dresden. Und ich denke, es waren sehr viele von euch da. Wir sind angekommen im Monat Mai, der Wonnemonat. Am 29. Mai stimmten die Franzosen gegen die EU-Verfassung und stürzten damit die Europäische Union und speziell Frankreich in eine politische Krise. FC Liverpool gewann im Finale der Champions League gegen Istanbul. Des Weiteren war am 25. Mai das Champions League-Finale zwischen dem FC Liverpool und dem AC Mailand, welches man im Wettbüro mitverfolgen konnte. Die F6 Club Sounds Schwimmbad im Washroom Party mit dem DJ Tidy, DJ Freddy Fresh und vielen anderen war das Highlight im Monat Mai. Angekommen im Juni muss ich fragen, Rick, was fällt dir Besonderes zum Monat Juni ein? Ja, ich wollte gerade sagen, nächstes Jahr im Juni darf ich einen Geburtstag nicht vergessen. Zwilling. Im Juni war es warm. Mir fällt ein, dass nicht nur die Franzosen im Mai die EU-Verfassung abgeblockt haben, sondern im Juni auch die Holländer. Des Weiteren war das 15. Elbhangfest mit dem Namen diesmal Volksfest entlang der Weinstraße Sachsen. Party-Highlight des Monats Juni war DJ Food aka Strictly Kev in der Schleife 9. Ja, musikalisch hörten wir Jeff Sanders auf Clone Records mit dem Titel Mating Season von 2004, weil es so schön war, und das neue Album To Be a Bob von 2005 auf Jack Up Bitch. Wir sind angekommen am 1. Juli Unser ehemaliger Bundeskanzler Gerhard Schröder stellte die Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag und verliert sie wie gewünscht. Am 2. Juli begann die 92. Tour de France und Lance Armstrong gewann sie souverän zum 7. Mal in Folge. Und für alle Nerds und Plattenfreaks gab es im Monat Juli die Platte Clarence G für schlappe $10.141 bei eBay von 1991 zu ersteigern. We'll be right back. Willkommen zum Monat August. Abgesehen von den vielen Geburtstagen im Monat August, von den vielen netten Menschen, die ich kenne, die jetzt wahrscheinlich auf Wolke 7 fliegen, muss ich sagen, dass im Monat August innerhalb von 6 Tagen 3 Boeing 747 abgestürzt sind. Eine am 14. August, eine weitere am 16. August und eine dritte am 24. August. Ja, dieser Sommer war ja wieder Jahreszeit der Open Airs in Ostdeutschland, sowie auch in unserem Kreise. Ja, neben dem Meld und dem Sonne, Mond und Sterne war auch dieses Jahr das Nachtdigital Open Air Nummer 1. Outdoor auf 2 Floors mit Ego Express, Dipec und Pattberg sowie Justus Gönke und den Wyoming Brothers. Ein weiteres Highlight in unserer Umgebung. bekannt. Thank you. Wir sind angekommen im letzten Quartal. Wir sind angekommen im letzten Quartal dieses Jahres. September. Rick, wenn du an September denkst, woran denkst du zuerst? Ferien. Am 18. September hatten wir die vorgezogene Wahl zum Deutschen Bundestag. Die britische Band Depeche Mode veröffentlichte das Album. Die britische Band Depeche Mode veröffentlichte diesen Herbst ihr neuestes Album auf dem englischen Label Mute mit dem Titel I don't know. Mit dem Titel Playing the Angel. Die vorgezogene Maxi Precious war Ende September als Special Download bei Apple iTunes zum Download bereit. Die Musik im Oktober war Jackson and his Computer Band mit dem Titel Rock On auf Warp Records. Willkommen im Monat November. Politik. Am 25. November wurde im Irak erstmals eine Deutsche, die 43-jährige Archäologin Susanne Osthoff, entführt. Wie hast du diese schweren Stunden empfunden, Hagen? Die ist entführt worden? Das wusste ich gar nicht. Ich kenne die ja nicht mal. Wie hast du das Ganze mitbekommen? Eine Freundin aus Berlin arbeitet beim Auswärtigen Presseamt und die konnte wegen dieser Geschichte leider nicht nach Dresden kommen, weil die Telefone heiß klingeln. So habe ich es mitbekommen. Thank you. every one of you. I'm not asking you to die for me. Just leave me alone. The moment I hate everyone, despite all you've done for me, I will pay it back in love in time. But for now, leave me be. Konzert oder Party des Monats. November war am 7.11. Moby in der Messehalle 1. Und musikalisch gab es von Boards of Canada The Campfire Headphase, ebenfalls auf Warp erschienen. Und nun gebe ich ab an meinen Kollegen und Freund, den ich sehr schätze, Hagen. So, an dieser Stelle, nach wirklich sehr viel Sprachanteil in dieser Sendung, sind wir am Ende angekommen. Letzter Monat von diesem Jahr, Dezember, Weihnachten ist gerade so an uns vorbei geschlittert und ja, wir hören uns erst im nächsten Jahr wieder. Ja, Dezember, die Musik, die habe ich heute im Fat Fenders eingekauft. Ein bisschen alten Disco und eine Egyptian Lover. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Unsere Sendung dieses Jahr zu Weihnachten, Nummer 30, mit Sven Guzman Agaguchi am Start, der das Jahr 2005 redaktionell aufgearbeitet hat. Ich sag mal, eine wertvolle Sendung, die solltet ihr euch downloaden, aufheben und einmal die Woche anhören. Wir melden uns in 14 Tagen dann wieder. Das ist dann 2006 und wir schauen mal, was das neue Jahr uns Gutes tut. Eventuell dann einen Sendeplatz irgendwo bei einem Internetradio. Wir tun unser Bestes. Vielleicht gibt es auch dann endlich die DVD mit allen 30. Hagen gibt sein Bestes. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch noch dieses Jahr und nächstes Jahr wieder auf fleißige Response im bang.de-Thread. Sandy Eve Experiment. Schreibt, wenn ihr Kritik habt. Schreibt, wenn es euch gefällt. Schreibt wegen Grüßen. Tja, genug geredet. Schöne Weihnachten. Prost. Den Rotwein müssen wir gerne alle machen. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und kommt gut rein. Wir hören uns wieder. Denn freut euch. Wir freuen uns. Bye. Out of this world, leave the real one far behind, and we can dance. leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to, place where they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can dance. And so am I. And we can dress real neat, from our hearts to our feet, and surprise them with a victory cry. Say, we can act if we want to, if we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. Say, we can dance, we can dance, everything's out of control. We can dance, we can dance, they're doing it from pole to pole. We can dance, we can dance, everybody look at your hands. We can dance, we can dance, everybody's taking the chance. It's safe to dance, oh, it's safe to dance, yes, it's safe to dance. Thank you. verabschiede mich auch an dieser Stelle. Grüße natürlich alle Zuhörer. Unsere Gäste, denen danke ich nochmal, die das ganze Jahr über uns unterstützt haben als Gast, in ihrer Funktion als Gast. Infos wie immer bei www.bang.de. Ansonsten guten Rutsch und noch einen schönen Weihnachtsfeiertag. Sagt Hagen und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Dance floor.